Von was für einer sonderbaren Geistesverfassung doch die Menschen hierzulande sind, lachte Svidrigailov. Man will es nicht zugeben, wenn man auch innerlich am Wunder glaubt. Sie sagen doch selbst, dass es vielleicht nur ein Zufall war. Was für Feiglinge hier die Leute sind hinsichtlich ihrer eigenen Meinung, das können Sie sich gar nicht vorstellen, Rodion Romanowitsch. Ich meine nicht Sie. Sie haben eine eigene Meinung und fürchten sich nicht, sie zu haben. Darum haben Sie auch meine Neugier geweckt. Durch nichts weiter? Aber das genügt doch schon. Svidrigailov war offenbar in angeregtem Zustand, jedoch nur ein wenig. Von dem Champagner hatte er nur ein halbes Glas getrunken. »Mir scheint, Sie kamen schon zu mir, bevor Sie wussten, dass ich fähig bin, das zu haben, was Sie eine eigene Meinung nennen«, bemerkte Raskolnikow. »Nun, damals war es eine andere Sache. Jeder geht seine eigenen Wege. Was aber das Wunder anbetrifft, so muss ich Ihnen sagen, dass Sie anscheinend diese letzten 2 oder 3 Tage verschlafen haben. Ich selbst habe Ihnen dieses Restaurant angegeben, und es war gar kein Wunder, dass Sie hierher kamen. Ich habe Ihnen den ganzen Weg beschrieben und Ihnen den Ort und die Stunden gesagt, wann man mich hier antreffen kann. Erinnern Sie sich jetzt?« »Ich habe es vergessen«, antwortete Raskolnikow verwundert. »Das glaube ich Ihnen. Aber ich habe es Ihnen 2-mal gesagt. Die Adresse hat sich Ihrem Gedächtnis mechanisch eingeprägt. Sie schlugen mechanisch diesen Weg ein, streng der Beschreibung folgend, ohne es selbst zu wissen. Als ich es Ihnen damals sagte, glaubte ich nicht, dass Sie mich verstanden hatten. Sie verraten sich zu sehr, Rodion Romanowitsch. Aber noch eins, ich bin überzeugt, dass es in Petersburg viele Menschen gibt, die im Gehen mit sich selbst sprechen. Es ist eine Stadt von Halbverrückten. Wenn wir hier bei uns diese Wissenschaften mehr pflegten, so könnten Mediziner, Juristen und Philosophen, jeder auf seinem Spezialgebiet, die wertvollsten Untersuchungen über Petersburg anstellen. Selten findet man einen Ort, wo so viele finstere, tief einschneidende und eigentümliche Einflüsse auf die Seele eines Menschen ausgeübt werden, wie hier in Petersburg. Allein schon das Klima. Dabei ist es das Verwaltungszentrum von ganz Russland und sein Charakter muss sich doch überall geltend machen. Aber darum handelt es sich jetzt nicht, sondern darum, dass ich Sie ein paar Mal schon heimlich beobachtet habe. Sie verlassen Ihr Haus, halten den Kopf noch gerade. Nach 20 Schritten lassen Sie ihn schon sinken und die Hände legen Sie auf den Rücken. Sie blicken vor sich hin und sehen doch offenbar weder vor sich etwas noch neben sich. Schließlich beginnen Sie die Lippen zu bewegen und mit sich selbst zu sprechen, wobei Sie zuweilen die eine Hand frei machen und deklamieren. Schließlich bleiben Sie mitten auf dem Wege stehen und zwar für längere Zeit. Das ist nicht gut. Vielleicht beobachtet Sie jemand noch außer mir. Und das wäre keineswegs vorteilhaft. Mir ist es ja im Grunde gleichgültig und ich werde Sie nicht heilen können. Aber Sie verstehen mich sicher.